Hallo. Hallo? Die Schweiz ruft Deutschland. Hallo? Ja. Oh Gott, das ist aufregend. Ja. Puh, Ja, durchatmen. so, Es ja. hat geklappt. Skype ist stabil. Wir hören uns. Und du verstehst mich. Noch ja. Sehr gut. Ja, vielleicht sollen wir kurz erwähnen, wieso wir überhaupt so aufgeregt sind. Genau. Also abgesehen davon, dass das gerade unsere erste Podcast-Aufnahme ist, ist es auch das erste Mal, dass wir uns überhaupt reden hören. Genau. Und du warst ja ziemlich besorgt, weil ich aus der Schweiz komme, eine Schweizerin bin und gedacht hast, na ja, die haben ja so eine Halskrankheit, könnte man ja nicht verstehen. Aber ich gebe Genau. mir Mühe. Ja, man hört, dass du aus der Schweiz kommst, aber ich verstehe dich. Sehr gut. Am Ende des Sehr gut. Podcasts schaffen wir es, dass ich auf Schweizerdeutsch spreche und du alles verstehst. Das wäre natürlich super. Und ich eigne mir dann noch Kölsch an und Super. dann geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen zur sächsischen, zum, oh, jetzt habe ich schon direkt unseren Namen Wir vergessen. haben ihn noch nie ausgesprochen. Wir haben ihn noch nie ausgesprochen, einmal nur geschrieben. Genau. Ja. Willkommen zu unserem Podcast Das Sächsische Meer, beziehungsweise ohne das. Genau. Sächsisches Meer. Das ist der Eigenname. Genau. Sehr gut. Ja, und was haben wir hier eigentlich vor, ne? Uns gegenseitig anzurufen und Quatsch zu erzählen. Ja. Es steckt da natürlich auch ein Konzept hinter, ne? Hinter dem Sächsischen Meer. Natürlich, wir überlegen uns was. Ja, wie, also legen wir mal los. Genau. Wir haben, wo fängt man eigentlich an? Eigentlich kann man so ein bisschen grob erklären, es hat ein bisschen was mit Stadt, Land, Fluss zu tun, nur noch viel cooler und noch viel ausgearbeiteter, würde ich jetzt Genau. mal so sagen. Und zwar haben wir, wie viele Kategorien haben wir? Ich glaube, Etwas so um über die 30. 30, Ja, genau. genau. Und das sind klassische Sachen bis ein bisschen exotische Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Und jede Folge widmen wir einem Buchstaben. Genau. Also unsere Folgen sind nicht Folge 1, 2 und 3, sondern Folge A, B und C. Genau, bis zum Z natürlich. Genau. Und dann geht es in die Bonusrunde mit Ü, A und Ö. Aber zuerst frühstücken wir mal die ersten 26 Genau. Buchstaben ab. Bis dahin müssen wir noch Profis werden, bevor wir Ü und Ö machen können. Und das SZ, ne? Ein Buchstabe, was ja bei dir nicht wirklich existiert. Ja. Toll. Das haben wir nicht abgesprochen, Maren. Nee, das stimmt. Es gibt leider ja auch nicht so viele Wörter mit SZ am Anfang. Jetzt, wo du gerade meinen Namen gesagt hast, ich glaube, wir haben uns gar nicht vorgestellt für die Leute, die uns noch nicht kennen Wir in sind dieser Welt. schlechte Gastgeber. Wir sind richtig schlechte Gastgeber. Möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen, Ganz außer dass du aus der kurz, Schweiz kommst, genau. ne? Ja, ich bin die Saskia aus der Schweiz. Und vielleicht auch noch, warum wir uns überhaupt kennen, beziehungsweise warum wir uns auch noch nie gehört haben. Wir sind in der Podcast-UFO-Telegram-Gruppe und haben dort einfach miteinander geschrieben, im Chat und privat, aber halt noch nie gehört, so. Keine Genau. Sprachnachrichten ausgetauscht oder so. Und dort entstand dann diese Podcast-Idee in dieser Gruppe. Genau. Ja. Und eigentlich, ja, ich glaube, du hast mal ein Foto von mir, also das kleine Profilbild halt gesehen, aber sonst wissen wir auch eigentlich nicht, wie wir aussehen. Genau. Das kommt auch noch dazu. Genau, ja, ich bin Maren und ich wohne in Köln. Und komme auch aus der Nähe von Köln, wie man wahrscheinlich nicht hört. Weiß ich nicht, ob man es hört. Nee, nicht wirklich. Also ich Ja. finde es noch gut, ehrlich Okay. gesagt. Findest du es noch Ich gut? mache mich gleich Okay. mal be beliebt. Sehr gut. Ja, wir wollen jetzt auch nicht zu viel verraten, Nee, ne? nur noch etwas Folge A, Kurzes. ja. Die Namensforscher unter euch können jetzt vielleicht nachvollziehen, warum wir Sächsisches Meer heißen. Stimmt. Ja. Ja. Das nur als kleinen Hint. Und ich wollt, die ja. 26, also 26 Buchstaben, wird auch sonst noch eine Rolle spielen im Podcast. Genau. Ich wollte gerade sagen, als du das gesagt hast, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie unser Name zustande kam. Aber ich glaube, ich weiß noch nicht, ob sowas existieren wird. Ich kann alles einrichten. Sehr gut. Ja, also ich hoffe, das haben wir jetzt super spannend, was in Folge A passieren wird. Genau. Ich würde einschalten. Sehr gut, ich auch. Also dann haben wir schon mal zwei Hörer. Genau. Ja. Gut. Dann. Also, seid gespannt. Folge A folgt in Kürze, sage ich einfach mal. Ja. Und ja, das war's dann. Das kleine Intro. Der kleine Teaser. Sehr gut. Ja, bis Folge A. Bis Folge A. Tschüss.